zusammen. Es gilt jetzt zu rächen, zu brechen die Macht, die uns hat geführt in diese Not. Der Himmel entscheidet, ob Freiheit, ob Tod. Der letzte Irr beraubt des eigenen Wortes, in einer Welt, die echolos und leer, und will in einer Laune eines Sportes sein Tönen stumm gemacht, der letzte Irr. Der letzte Irr sich selber nicht mehr eigen, seit ihn der Staat erst ans Kreuz gebracht, die Hetzerzeit gewandten und feigen, die Judas-Söhne fremder Niedertracht. Der letzte Irr beschämend schon und bitter, wenn einer fällt mit allem Heldentum, als letzter Volkesstreiter, letzter Ritter, er aber letzter ohne allen Ruhm. Er aber letzter alle Namenlosen, vom Staat gehasst, verlästert und bespien, von seinem eigenen Volke ausgestoßen, der letzte Deutsche, jeder verleugnet ihn. Der letzte Deutsche trotz allen Lügen beugt sich nicht dieser falschen Macht, und nie gelingt es ihn zu besiegen, der Fackelträger durch die düstere Nacht.